Österreichische Volksgenossen, Volksgenossinnen, wir haben heute die Freude, unseren Reichsminister, Parteigenosse Dr. Goebbels in unserer Mitte begrüßen zu können. Herr Reichsminister, im Namen der Stadt Saarbrücken heiße ich Sie, hochverehrter Herr Reichsminister, auf das Herzlichste willkommen. Auch die anderen Parteigenossen von Berlin und die Parteigenossen von anderen Sendern in Deutschland heiße ich hier in Saarbrücken herzlich willkommen. Nicht zuletzt unseren lieben Gauleiter Bürgel, der auch unter uns weilt. Mit Freude und Dankbarkeit begrüßen wir Sie heute in unserer Mitte. Bald ist ein Jahr vergangen, seitdem die Bevölkerung des Saarlands sich einmählich, freudig und stolz zum Deutschland unseres Führers Adolf Hitler bekannt hat. Ein Jahr nationalsozialistische Aufbauarbeit liegt hinter uns. In Gemeinschaftsgeist und Opfersinn stehen die Menschen hier Schulter an Schulter zusammen. Wir sind stolz darauf, Bollwerk des Reiches im Westen zu sein. Hart vor den Toren unserer Stadt verläuft die Grenze des Reiches. Kreuze, hüben wie drüben, bezeugen, dass um dieses Land immer wieder die Besten der beiden Nachbarvölker Frankreichs und Deutschland gerungen haben. Der Mensch der Grenze hat ein ausgeprägtes Gefühl für die Notwendigkeit eigenen völkischen Lebens. Die stete Berührung mit dem Nachbarvolke schärft die Urteilskraft und lässt die Stärke des eigenen Volksgutes klarer hervortreten. Mit umso größerer Freude begrüßen wir daher den Entschluss, Saarbrücken einen Reichssender zu geben. Ist doch gerade er in besonderem Maße geeignet, Friedensmittler zu sein. Das Erlebnis der Grenze schlägt die Brücke zwischen den einzelnen Völkern. Darum wird auch der neue Rücken Saarbrücken immer seine besondere Bedeutung haben. Die Voraussetzung dafür ist, dass er seiner Energie nach die gleiche Stärke erhält wie seine großen Nachbarn Straßburg und Luxemburg. Das Ansehen des Reiches und die Verpflichtung, hier ein besonderes Bollwerk aufzurichten, erhebt diese Forderung zur selbstverständlichen Notwendigkeit. Er soll kein Geschenk sein, um einem lokalen Ehrgeiz zu dienen. Er soll sein und bleiben der Künder der Westmark. Möge es ihm gelingen, mit den gleichen Einrichtungen unserer Nachbarvölker zusammen dem Friedenswerk Europas zu dienen. Ihnen, hochverehrter Herr Reichsminister, darf ich versichern, dass wir alles tun werden, um uns Ihrem großen Streben würdig zu erweisen. Zum Wohle unseres Volkes, zum Wohle Deutschlands, für unseren Führer Adolf Hitler. Unser Reichsminister, Parteigenosse Goebbels, hat das Wort. Oberbürgermeister Saarbrücken, Parteigenosse Dürrfeld, hielt die Begrüßungsansprache. Und nun betritt Dr. Goebbels das Rednerpodium. Überreicht Ihnen hiermit das chorische Spiel, welches die Männer unseres Sturmes soeben aufgeführt haben. Das Spiel wurde verfasst von Windermeyer und ist geschrieben worden von einem Mann des SA-Sturms 72. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen. Es ist eine festliche Gelegenheit, die uns zu dieser Stunde hier alle vereint. Tritt dort zum ersten Mal der Reichssender Saarbrücken in den Kreis der großen anderen deutschen Sender und bekundet damit die innere geistige und politische Verbundenheit der Westmark mit der einigen großen deutschen Nation. Ich sage mit Absicht der Reichssender, denn die Zeit der föderalistischen Zersplitterung ist nun im ganzen deutschen Rundfunk überwunden. Wir haben keine bayerischen und keine preußischen und keine württembergischen und badischen Sender mehr. Wir haben nur noch Sender des deutschen Geistes. Es hat lange gedauert, bis wir diese innere Zersplitterung überwinden konnten. Wir waren ein Volk, das seine politische Einigung nicht zu finden vermochte und haben deshalb vielleicht 2-3 Jahrhunderte unserer Geschichte überhaupt verspielt. Während die anderen Völker an die Verteilung der Welt gingen, haben wir uns in innerer Zwietracht und in völkischem Hader verbraucht. Es war die historische Tat Adolf Hitlers, diese innere Zersplitterung zu überwinden und dem Reich wieder jene seelische Kraft zurückzugeben, die Voraussetzung der Kraft der Kanonen und der Kraft der Waffen ist. Denn ein Volk, das sich nicht auf seine inneren Werte besinnt, kann äußere Werte nicht wirksam zur Schau tragen. Deshalb war es uns auch nicht nur nationale Pflicht, sondern nationale Herzenssache, den Kampf um dieses Gebiet aufzunehmen und siegreich durchzuführen. Und ich glaube, genauso wie wir im Reich gedacht haben, so haben die deutschen Menschen hier gedacht. Es ging hier nicht um Lohn und um materiellen Vorteil. Es ging darum, ob das Reich in seinem unversehrten Bestand erhalten bleiben konnte. Es ist deshalb mehr als eine formale Danksagung, wenn ich mich hier zum Dolmetsch der deutschen Reichsregierung, der nationalsozialistischen Bewegung und des ganzen deutschen Volkes mache und dem ganzen Saarvolk über die Ätherwellen hinweg den Dank all dieser Organisationen und jedes deutschen Volksgenossen offiziell zum Ausdruck bringe. Das Saarvolk hat sich zum Reich bekannt. Es hat nicht auf die lockenden Versuchungen und glitzernden Betörungen gehört, die von den anderen Seiten an es herantraten. Dieses Volk ist dem Gebot des Gewissens und dem Ruf seines Blutes gefolgt und hat sich wieder in den Kreis seiner Brüder zurückgestellt. Wenn ich in dieser festlichen Stunde nun den neuen Reichssender des Saarlandes in den Kreis der anderen Sender hineinführen kann, so bewegt uns dabei eine stolze Freude und eine tiefe Genugtuung. Ist das doch die Einlösung eines der Versprechen, die wir dem Saarvolke und dem Saarlande gegeben haben. Denn als wir damals um dieses Volk und um dieses Land kämpften, da wussten wir, dass damit überhaupt der gute Ruf Nationalsozialismus auf dem Spiel stand. Die ganze Welt schien sich gegen uns verschworen zu haben. Die ganze Welt machte die Saarfrage zu einer Kampffrage und es war uns nicht möglich, zu jedem Einzelnen zu sprechen. Wir konnten nicht über die Grenze kommen. Wir konnten nur auf das Herz, auf das innere Gewissen und auf den Ruf des Blutes der Brüder im Saarlande und im Saarvolke vertrauen. Der Saarsieg war der erste große außenpolitische Erfolg, den die nationalsozialistische Regierung und den der Führer zu verzeichnen hatten. Ihm verdanken wir die Wiederherstellung auch des außenpolitischen Rufes des Deutschen Reiches. Und damals, als wir nicht kommen konnten und durften, da sind die Ätherwellen unserer Brücken gewesen, auf denen wir zum Saarland hingelangen konnten. Wir haben das Saarland nicht im Stich gelassen und das Saarland hat uns nicht im Stich gelassen. Wir haben die Stimme des Reiches über die Grenze hinweg gesendet. Wir haben über die Ätherwellen hinweg mit den Brüdern und Schwestern an der Saar gesprochen und haben die infamen Versuche der Losreisung dieses Gebietes vom Reiche damit zunichte machen können. Die große Phase der Wiedereroberung dieses Gebietes ist längst abgeschlossen. Wir stehen schon mitten im Aufbau, stehen schon mitten in der Neuordnung des Saargebietes und in der Wiedereingliederung dieses großen Land- und Volkskomplexes in das einige Deutsche Reich. Es ist uns das nicht leicht gemacht worden, denn selbstverständlich gibt es bei so großen Krisen immer Übergangsschwierigkeiten. Wir sind uns dieser Übergangsschwierigkeiten noch immer bewusst gewesen. Ich bin nicht hierher gekommen, um Illusionen zu machen. Und ich halte es für unter der Würde eines Nationalsozialisten, Versprechungen zu geben, von denen er weiß, dass sie später nicht eingehalten werden können. Denn ich habe nicht die Absicht, heute die süße Unwahrheit zu sagen, um damit ein für alle Mal zu verschwinden, sondern ich habe die Absicht, wiederzukommen und immer wieder. Selbstverständlich sind diese Übergangsschwierigkeiten da. Aber Schwierigkeiten sind dazu da, dass man sie überwindet und nicht, dass man vor ihnen kapituliert. Wir sind mit anderen Schwierigkeiten fertig geworden. Und es geht nicht an, nur die Schwierigkeiten zu sehen und die Erfolge zu übersehen. Es gibt Menschen, die möchten am liebsten das Licht ausblasen, weil es einen Schatten wirft. Sie sind nicht fähig, politisch, geschweige historisch zu denken. Sie beurteilen die Weltsituation vom Horizont des Buttereinkäufers. Und dabei geht es ihnen nicht einmal um die Butter, sondern es geht ihnen nur darum, dem nationalsozialistischen Reich Schwierigkeiten zu machen. Die wütendsten Vegetarier werden aus Opposition gegen uns zu radikalen Schweinefleischfressern. Sie kritisieren auch nicht, um zu bessern, sondern sie kritisieren nur um der Kritik willen. Es sind Menschen, die sich nicht einmal selbst leiden mögen. Wie können sie uns leiden mögen? Sie sagen, Kritik ist Not. Nein, Arbeit ist Not. Wir nehmen gerne Ratschläge an von Menschen, die etwas besser verstehen als wir. Aber ist das rechtens, dass der Klügere sich vom Dümmeren kritisieren lassen soll? Und dass die anderen dümmer sind als wir, das wird dadurch bewiesen, dass sie sich von uns aus der Macht heraus haben setzen lassen. Denn wären sie schlauer gewesen als wir, hätten sie vermutlich Verstand genug gehabt, uns daran zu verhindern. Denn sie hatten ja die Macht. Sie hatten den Staatsapparat und die Bürokratie und die Polizei und die Beamten und die öffentliche Meinung und die Mehrheit und das Geld. Wir hatten gar nichts, nur Köpfchen, Köpfchen. Selbstverständlich muss eine Regierung sich mit der Opposition auseinandersetzen. Das haben wir ja gemacht, als wir in der Opposition standen. Aber das kann doch nicht immer sofort gehen. Einmal muss das doch ein Ende finden, vor allem, wenn sich haargenau nachweisen lässt, dass die Regierung der Opposition haushoch überlegen ist. Denn unsere Gegner sagen, ja, wir haben euch doch früher die Meinheit, Freiheit der Meinung zugebilligt. Ja, ihr uns, das ist doch kein Beweis, dass wir das euch auch tun sollen. eure Dummheit braucht doch nicht auf uns anstecken zu wirken. Dass ihr das uns gegeben habt, das ist ja ein Beweis dafür, wie dumm ihr seid. Nein. Wenn wir Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit bemerken, so mühen wir uns an diesen Schwierigkeiten ab. Wir haben in diesen 2,5 Jahren, da wir regieren, nichts anderes als Sorgen gehabt. Aber wir haben auch einige Probleme gelöst. Und zwar haben wir sie gelöst, obschon die Inangriffnahme dieser Probleme am Anfang unpopulär gewesen ist. Wir haben uns nicht nach der öffentlichen Meinung gerichtet, sondern wir haben das getan, was wir für notwendig hielten. Und wir hatten dabei auch nicht die Möglichkeit, uns hinter irgendeiner Majorität zu verstecken. Wenn es schief geht, müssen wir mit unserem Kopf für unsere Politik bürgen. Wir können nicht am Ende sagen, der Reichstag hat es beschlossen. Oder die Parteien wollten es so. Sondern was wir tun, müssen wir selbst verantworten. Wir scheuen diese Verantwortung nicht. Und dass wir jung sind, ist kein Beweis dafür, dass wir diese Verantwortung besonders leicht, sondern höchstens dafür, dass wir sie besonders schwer nehmen. Denn wenn wir alt wären, dann könnten wir uns ja auf den Standpunkt stellen, nach uns die Sintflut. Aber wir haben nicht nur die Absicht, in der Regierung zu sitzen, sondern wir haben darüber die Absicht, in der Regierung sitzen zu bleiben. Und zwar wollen wir die Macht nicht mit der Macht, sondern wir wollen sie mit der Idee verteidigen. Wir sitzen nicht auf Bajonettspitzen, sondern wir ruhen in der Liebe und in der Anhänglichkeit des deutschen Volkes. Wenn wir eine Armee aufbauten, Kanonenrohre pressen und Granaten drehen, so nicht um diese Macht gegen unser eigenes Volk einzusetzen, sondern um mit dieser Macht die deutschen Grenzen zu beschützen. Wenn mir von jenseits der Grenze entgegengehalten wird, ihr betont da immer so eure Friedensliebe, weshalb braucht ihr eine Armee? Wir brauchen diese Armee nicht, um Krieg zu führen, sondern um den Frieden zu erhalten. Wenn mir von jenseits der Grenze gesagt wird, das besorgt der Völkerbund. So kann ich darauf nur zur Antwort geben, mag sein, aber doppelt genäht hält besser. Sicher ist sicher und was man hat, das hat man. Mag sein, dass wir sie einmal nicht gebrauchen. Vielleicht aber wären wir einmal froh, wenn wir sie haben. Jedenfalls. Wir decken uns ein. Vielleicht kommt irgendeiner einmal auf den Gedanken, uns mit Bomben und Flugzeuggeschwadern die Zivilisation zu bringen. Ich weiß nicht, vielleicht. Und vielleicht halten wir das, was er uns bringen will, gar nicht für Zivilisation. Vielleicht wollen wir das gar nicht haben. Wir möchten aber nicht durch andere entscheiden lassen, was wir haben wollen. Und darüber wollen wir uns die letzte Entscheidung selbst vorbehalten. Und wenn noch heute der Spießer brummt und schimpft, dass ein Zehntel Pfund Butter weniger bekommt. Und wenn er hin und wieder an einem Tag kein Schweinefleisch hat. Eins aber muss er doch zugeben, wenn er heute abends über seinem Hause Motorengebrumm hört, dann weiß er ganz bestimmt, ohne hinzuschauen, das sind deutsche Flugzeuge. Das ist nicht immer so gewesen. Es gab Zeiten, wo das ein seltener Ausnahmefall war. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Jetzt kommt man Deutschland auch wieder freundlicher entgegen. Denn jede Nation ruht so, wie sie sich selbst bettet. Wenn ein Volk nichts auf sich selbst hält, wie sollten die anderen etwas von ihm halten können? Eine Armee aufbauen aber, das kostet Geld. Wir haben diese Armee auch nicht zum Spaß aufgebaut. Es ist doch nicht eine Armee, die Geldschränke beschützen soll. Es ist eine Armee für das deutsche Volk. Wir haben folgendermaßen kalkuliert. Wir fangen jetzt an, die deutsche Arbeit anzukurbeln. 5 Millionen kommen wieder in Arbeit. Eine Großerzeugungsschlacht ist im Gange. Wir fabrizieren auf synthetische Weise eigene Rohstoffe. Wir machen uns damit mehr und mehr unabhängig vom Auslande. Es könnte vielleicht im Auslande irgendeinen geben, der nicht nun händereibend und freudig konstatierte, Gott sei Dank, die Deutschen helfen sich selbst. So es könnte vielleicht möglich sein, dass einer sich darüber ärgerte und über uns neidisch wäre. Und dass er aus einem gewissen Minderwertigkeitskomplex heraus sich sagte, wir können die Deutschen mit dem Köpfchen nicht einholen, vielleicht können wir es mit den Kanonen. Und dagegen wollen wir uns schützen. Diese Armee ist da, damit der Bauer wieder in Ruhe seinen Pflug durch die Scholle ziehen und der Arbeiter wieder in Ruhe seine Maschine in Gang setzen soll. Alle können jetzt dieser Überzeugung sein, der große Aufbau, der in Deutschland auf Jahre und Jahrzehnte geplant ist, der vollzieht sich im Schatten eines neu geschliffenen deutschen Schwertes. Die Sicherheit der Nation ruht wieder in der eigenen Kraft und das Volk hat wieder seinen eigenen Stolz zurückerobert und es erhärtet sich an seinen eigenen Idealen und es ist auch bereit, mit eigener Kraft wieder die Sicherheit seiner Grenzen und die Sicherheit seiner Arbeit und seines nationalen Lebens zu gewährleisten. Das ist nicht einfach gewesen. Es ist immer einfach, Bravo zu klatschen, wenn eine Armee fertig ist. Es ist aber immer sehr schwer, eine Armee aufzubauen. Es ist immer einfach, sein Ja-Wort zu geben, dass eine Nation aus dem Völkerbund ausgetreten ist, wenn sie nun die Vorteile bemerkbar machen. Es ist aber immer sehr schwer, den Entschluss dazu zu fassen. Vor allem ist das sehr schwer, wenn man das alleine verantworten muss. Und wenn man gar nicht weiß, was darauf folgt, sondern wenn man nur auf seine eigene Kühnheit und auf sein eigenes Glück vertrauen muss. Unsere Gegner sagen, ja, ihr habt eben Glück gehabt. Ja, eben Glück muss man haben. Wenn eine Regierung kein Glück, sondern dauernd Pech hat, ja, was hat das Volk denn davon? Dass wir uns durchgemausert haben. Und dass der liebe Gott dabei ein bisschen nachgeholfen hat, das spricht doch nicht gegen uns, das spricht doch für uns. Wir sind zwar nicht dauernd damit hausieren gegangen und haben nicht so getan, als ob der liebe Gott unser Fraktionsvorsitzender wäre, wie das so bei anderen Parteien Mode war, aber immerhin. Aber immerhin. Es macht doch nicht den Anschein, als wenn er uns gerade ungnädig gesonnen sei. Wenn man uns also von der Gegenseite entgegenhält, ihr seid Heiden, so kann ich nur sagen, wieso? Warum?

Denn wir sind nicht gekommen, um in der deutschen Politik ein kurzes, aber unverbindliches Gastspiel zu geben. Sondern wir sind gekommen, um die Dinge an uns zu nehmen und sie in unseren Händen zu behalten. Nicht umsonst sprechen wir von der säkularen Bedeutung unserer Bewegung. Sie soll Geschichte machen und sie hat schon Geschichte gemacht. Denn das deutsche Volk von heute ist ein anderes als das deutsche Volk, das wir bei der Machtübernahme mit übernehmen mussten. Wir haben diesem Volk einen anderen Kern gegeben, eine andere Haltung. Wir haben durch eine unermüdliche Erziehung dieses Volk im Innersten aufgewühlt und haben seine guten Teile zueinander gefügt. Und man kann jetzt wirklich wieder von einer deutschen Nation sprechen. Und zwar von einer Nation, die von einem einheitlichen Willen beseelt auf, einheitlich zu denken und einheitlich zu handeln, sich entschließen kann. Und damit hat Deutschland es leid, erleicht, für den Frieden einzutreten. Denn der Frieden wird dauerhaft und fair immer nur unter Gleichberechtigten abgeschlossen. Der Frieden, den wir von 1918 bis 1933 genossen, war in Wirklichkeit ein Unfrieden. Dieser Frieden hat die europäischen Probleme nicht gelöst, sondern er hat diese Probleme nur verkompliziert. Eines dieser Probleme war das Problem des Saargebietes. Und man hat in jenem Vertrag, den man fälschlicherweise einen Friedensvertrag nannte, dieses Gebiet zwischen Deutschland und Frankreich gelegt, um es immer als Zankapfel zwischen Paris und Berlin gebrauchen zu können. Dass diese löbliche Absicht misslungen ist und dass dieses Gebiet eindeutig sich zu seinem Mutter- und Heimatlande bekannte, das ist das Verdienst der deutschen Männer und Frauen an der Saar gewesen. Sie haben damit nicht nur in ihrer Heimatprovinz gedient, sondern sie haben dem europäischen Frieden einen Dienst getan. Sie haben sich für die Stabilität und für die Konsolidierung Europas eingesetzt. Und dass es dem Führer möglich war, eine neue Armee aufzubauen. Und dass es uns aufgrund der beiden Tatsachen, dass wir nicht mehr im Völkerbund sind und eine neue Armee besitzen, dass es uns aufgrund dieser beiden Tatsachen möglich ist, Deutschland aus den Händeln und Krisen der Welt herauszuhalten, das ist mit auf die Tatsache der Wiederdeutschmachung des deutschen Saargebietes zurückzuführen. Die Männer und Frauen an der Saar sind damit im besten Sinne des Wortes Pioniere der deutschen Einigkeit und Bahnbrecher des europäischen Friedens geworden. Sie haben einen guten Teil der Schuld mit daran, dass Deutschland sich wieder als Weltmacht erhoben hat und dass es heute im Konzert der Völker wieder ein Instrument mitspielen kann. Die deutsche Nation spricht dafür dieser Provinz ihren Dank aus. Dieser Dank ist umso wärmer und umso herzlicher, als uns ein Blick in die Welt davon überzeugen kann, wie wohl wir an den großen Entschlüssen der deutschen Außenpolitik getan haben. Denn diese Welt macht keinen friedlichen Eindruck. Sie ist versunken in Händeln und Irrungen und Wirrungen. Es scheint, als habe sie den Weltkrieg längst vergessen. Schwere Krisen erschüttern Europa. Aus den Hauptstädten vieler Länder werden Streiks, Aufruhr, Barrikadenkämpfe gemeldet. Die Völker selbst sind in die tiefsten seelischen Wirrnisse hineinverfallen. Parlamentarische Regierungen kommen und gehen. Deutschland aber hat heute die Kraft und die Macht, aus diesen Händen herauszubleiben. Es ist nicht mehr Mitglied des Völkerbundes und besitzt eine Armee, um seine Grenzen zu beschützen. Deutschland kann sein eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und damit besitzt es die Möglichkeit, eine Innen- und Außenpolitik auf weite Sicht zu betreiben. Ist es nicht eine Insel des Friedens und der Wohlfahrt, die wir besiedeln? Und kann nicht jeder Deutsche mit Stolz von sich sagen, dass es sich heute wieder zu leben und zu arbeiten verlohnt? Hat man das schon vergessen, dass wir 5 Millionen Menschen wieder ins Erwerbslesen zurückgebracht haben? Will man denn die Augen verschließen vor den grandiosen Projekten der deutschen Reichsbahnen, Reichsautobahnen? Will man denn jene wunderbare Organisation des Arbeitsdienstes nicht sehen? Und wagt man noch zu bezweifeln, dass die Dinge sich in Deutschland geändert haben? Ehedem lungerte die Jugend unseres Landes faulenzend auf den Arbeitslosenämtern herum. Heute marschiert sie mit den Liedern der Nation auf den Lippen durch die Straßen unserer Städte, wage einer zu sagen, es sei alles beim Alten geblieben. Nein, sehr vieles hat sich geändert und sehr Grundsätzliches hat sich geändert. Man vergisst nur allzu leicht das Böse der Vergangenheit, um aus ihr das Gute zu bewahren, und sieht nur allzu leicht in der Gegenwart das Böse, um das Gute zu vergessen. Aber selbst der böswilligste Kritiker kann doch nicht bestreiten, dass das Deutschland von heute mit dem Deutschland von gestern überhaupt nicht mehr verglichen werden kann. Sehen wir ab von allen materiellen Erfolgen. Schauen wir nur dem Volk ins Auge und konstatieren, dass das deutsche Volk wieder lachen und leben gelernt hat. Und dass es sich seines Daseins wieder freut. Und dass es wieder mit Mut an seine Arbeit herangeht. Und dass es Vertrauen zu seiner Regierung und zu seiner Führung besitzt. Dieses Volk ist wieder glaubensfähig und glaubensbereit geworden. Dieses Volk hat wieder einen inneren Halt. Es schwankt nicht mehr wie ein Rohr im Winde und kann auch nicht mehr als Spielball im Spiel der internationalen Weltmächte benutzt werden, sondern fest und sicher steht es wieder auf seinen eigenen Füßen. Selbstverständlich haben wir Sorgen, wir werden immer Sorgen haben. Wir sind mit Sorgen groß geworden und werden einmal mit Sorgen alt werden. Das ist nichts Unehrenhaftes, sich für das Schicksal eines Volkes zu sorgen. Das ist keine Schande, sich für ein Volk einzusetzen und ihm zu helfen, zu versuchen. Ich glaube nicht, dass wir uns deshalb schämen müssen, weil wir uns die Nächte in der Sorge um das Volk um die Ohren schlagen. Und ich glaube, dass das Volk uns schon verzeiht, dass wir uns um das Volk Sorgen machen. Es kommt doch gar nicht darauf an, dass ein Volk oder dass eine Regierung Sorgen haben. Es kommt nur darauf an, was sie mit den Sorgen anfangen. Ob sie vor den Sorgen ausweichen oder gar vor ihnen kapitulieren. Oder ob sie die Sorgen in Angriff nehmen. Und man kann uns alles vorwerfen, aber dass wir keinen Mut gehabt hätten, an die Probleme heranzugehen, das kann man uns bei Gott nicht vorwerfen. Wir haben schon den Stier bei den Hörnern gepackt. Selbstverständlich, man kann uns 101 Fehler nachweisen. Wenn eine Regierung tausenderlei tut, dann wird sie hierunter einen Fehler machen. Keinen Fehler machen nur diejenigen, die überhaupt nichts tun. Wir haben gehandelt, haben schnell und durchgreifend gehandelt und mussten deshalb auch manchmal hier und da eine Niederlage erleiden und werden das auch in Zukunft erleiden müssen. Wer aber ist der Pharisäer, der den ersten Stein auf uns wirft? Wer wollte uns zum Vorwurf machen, dass wir bei dem vielen, was wir taten, auch hier und da einmal geirrt haben? Unsere Vorgänger konnten nicht irren, denn sie haben die Dinge laufen lassen, wie sie liefen. Dazu allerdings besaßen wir nicht den Mut. Wir haben nicht die Stirne gehabt, dem Zusammenbruch unseres Volkes tatenlos und mit verschränkten Armen zuzuschauen, sondern wir haben zugefasst und haben mit einer übermenschlichen Kraft diese zu Tal rollende Lawine zum Halten gebracht und müssen sie jeden Tag wieder halten, damit das Volk nicht in den Abgrund hineinstürzt. Will man uns deshalb einen Vorwurf machen und glaubt, die Welt deshalb über uns zu Gericht sitzen zu können? Die Welt soll uns in Ruhe lassen, so wie wir sie in Ruhe lassen. Und die Welt soll sie mit ihren eigenen Sorgen beschäftigen. Sie hat deren genug, dass sie ihre Zeit damit ausfüllen kann. Und unsere eigenen Sorgen soll sie ruhig uns überlassen. Wir machen der Welt keine Vorschriften, wie sie sich regieren soll. Aber die Welt soll uns auch mit ihren Ratschlägen, wie wir uns regieren sollen, vom Leibe bleiben. Wir haben nicht die Absicht, den Nationalsozialismus in andere Länder zu exportieren. Wir haben tausendmal erklärt, dass der Nationalsozialismus kein Exportartikel sei. Im Gegenteil, wenn es nach uns ginge, wir wollten ihn am liebsten unter Gebrauchsmuster und Patentverschluss setzen. Wie sollten wir anderen Völkern den Nationalsozialismus aufzwingen? Wir sind nämlich der Meinung, dass ein Volk durch den Nationalsozialismus stärker wird. Keine Veranlassung, andere Völker stärker zu machen, als sie ohnehin schon sind. Nein, wir werden mit uns selbst fertig und die Welt soll auch mit sich selbst fertig werden. Als einige Nationen können wir miteinander verkehren. Wenn die Welt sich mit ihren Sorgen beschäftigt, so lässt sie uns die Möglichkeit, uns mit den unseren uns zu beschäftigen. Die Nationen selbst aber werden dann am besten, wenn sie sich auf ihre Eigenart und auf ihre völkische Rasse besinnen, die Brücke zueinander finden. Um diese Brücke zu schlagen, auch von Deutschland zum Westen darüber, haben wir in Saarbrücken den Sender eingerichtet. Nicht nur, dass wir im Reiche einen geistigen Zugangsort zum Saargebiet haben, sondern auch, damit das Saargebiet einen geistigen Überschlag zu anderen Ländern hat. Sie sollen von hier aus die Brücke schlagen, nicht mit einer verwaschenen Zivilisation, sondern mit der Betonung unserer Eigenart, die am Ende auch die beste Repräsentation des deutschen Geistes ist. Denn dieser Sender soll Brücke in die Welt sein. Und er soll der Welt die Einheit des Reiches zeigen. Er soll der Welt den Spiegel unseres Lebens vorhalten. Gerade weil hier einmal die Einheit des Reiches von den Gegnern des Reiches bedroht wurde, deshalb soll hier die Einheit des Reiches erster und letzter Programmpunkt der funkischen Arbeit sein. Denn in dieser Einigkeit liegt unsere Kraft. In unserer Kraft ruht der Frieden und im Frieden ruht unser Glück und die Wohlfahrt des Reiches. feindlicher Führer Adolf Hitler. Ein dreifacher Sieg